Vollstimme auf wa in die Höhe. Wir fangen beim kleinen a an. Wa, wa. Jetzt um die Randstimme auf Lu und wir fangen.